Du und deine Crew, ihr chillt den ganzen Tag im Park mit der Bomb. Du willst rappen? Du kannst gern die doppelte Portion Karate bekommen. Komm her! Henna, komm mit diesen Leuten auf der gleichen Wellenlänge. Ficken. Opfer, Opfer, Spaß, Spaß. Deine Crew ist wie ein Sonntagsmorgen, sei war keiner da. Du kommst auf die Bühne und fragst Papa, ich sag leider ja. Oh! Was? Hurensohn, du kommst mit deinem Messer, doch das hier ist leider eine Schießerei. Du denkst, ich nenne dich vor deinen Leuten den Rapper, doch nein. Körperspaß, Gesichtsruine, ich spring vom Baum in dein Corner und check deine Gang, was einmal ist mit richtigem Penis und dickem Sack. Du siehst aus wie der erste Mensch und rappst wie der letzte Penner. Du gehst back zu deinen Roots und bist jetzt wieder für einen Tenner. Sehr real. Schläft der Vater leider bei dir, denn ich schaffe bei deiner Mom. Keiner kann mit dieser Krebe ficken, kein andere Krebe schiebt und dicken. Alle deine Leute ballern Optik, denn wir trinken kein Beck, sondern Nagellackentferner. Fotze.